Typ erhasst sich gepasst und kapiert nicht, dass es nur noch andere gibt. Ich will raus aus dem Knast, auch wenn dir das nicht passt. Ich nehme jetzt meine Zahnbürste und steck sie mir ins Ohr. Dann bleibst du alleine mit deinem steifen Rohr. Mit deinem Scheiß hier durch das Kreuzblick. Ich will endlich wieder mich selber lieben. Hab genug von deinem Trieb geführt. Wow, Power Up, du machst mich nicht mehr an. Weiß nicht, ob ich noch auf Männer kann. Ich will raus aus dem Knast, auch wenn dir das nicht passt. Mach dir nicht gleich die Hosen nass. Ich krieg sonst noch so einen Männerhass.